Kundgabe 3444. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.02.1945. Starker Glaube. Werkzeug Gottes. Des Öfteren werdet ihr noch in Not geraten, doch niemals brauchet ihr zu verzagen. Denn so ihr mich nicht verlasset, verlasse auch ich euch ewiglich nicht. Es ist noch immer kein Stillstand, sondern ein ständiges Absinken zu verzeichnen. Denn die Menschen finden nicht zu mir, bis auf wenige, die mich erkennen und mir verbunden sind. Und diesen rufe ich zu: Ertraget die Not der Zeit um der anderen willen, die noch nicht wissen, dass ihre Seelen in Gefahr sind. Ihretwegen kann die Not noch nicht beendet werden, die auch euch trifft und euch verzagt macht. Doch ihr habt immer einen Helfer zur Seite, und jedes Unheil wird an euch vorübergehen, so ihr gläubig seid und in der Not zu mir flüchtet. Und ich werde euch hindurchführen durch alle Gefahren. Ihr aber müsset standhalten und stark bleiben im Glauben, denn ihr sollt den anderen ein Beispiel sein, eine Stütze, an der sie sich aufrichten können, wenn sie vom Leid zu Boden gedrückt werden. Bleibet ihr stark und seid meine Helfer auf Erden, denn ich benötige euch, dass ihr den Mitmenschen die Kraft des Glaubens beweisen könnt, dass ihr sie hinweiset zu mir, dass ihr sie lehret, ihre Hände bittend zu mir zu erheben und mich um Hilfe anzugehen. Ihr sollt sie an meiner Statt unterweisen, weil ich selbst nicht zu ihnen reden kann, um sie nicht zum Glauben zu zwingen. Ihr sollt für mich reden, und das könnt ihr nur, so ihr selbst tiefgläubig seid und euch durch nichts in eurem Glauben wankend machen lasst. Ihr werdet immer Gelegenheit haben, für mich zu wirken. Immer werden euch notleidende, verzweifelte Menschen begegnen, denen ihr auf den rechten Weg verhelfen könnt, die ihr aufmerksam machen sollt auf mich und mein Wirken, auf meine Liebe, die um die irrenden Seelen willen die große Not über die Menschen kommen lässt. Sie sollen gläubig werden durch euch. Sie sollen an eurer Ruhe und inneren Frieden erkennen, welche Kraft im rechten Glauben liegt, und sie sollen diesen Glauben zu gewinnen suchen. Doch ihr müsset zuvor selbst stark sein im Glauben, ansonsten ihr nicht überzeugt für ihn eintreten könnt. Und darum haltet an im Gebet um die Stärke des Glaubens. Flüchtet in jeder Not des Leibes und der Seele zu mir und erkennet meine Hilfe, so ich die Not abwende von euch. Ich will aus euch starke Werkzeuge machen für die kommende Zeit. Und also muss ich euch selbst in Lagen versetzen, wo ihr euren Glauben an mich beweisen sollt, wo ihr innig betet zu mir und sichtbar Erhörung findet. Denn ich brauche euch, ich brauche Menschen auf Erden, die so tief durchdrungen sind von ihrem Glauben an mich, dass sie keine Gefahr mehr scheuen, dass sie mich überall als gegenwärtig spüren und durch nichts erschüttert werden können. Denn sie sollen in der kommenden Zeit kämpfen für mich. Und es erfordert dies Mut und Kraft, die sie nur durch tiefen Glauben gewinnen können. Ihr Menschen wisst nicht, was ihr vermögt durch tiefen Glauben. Wie mächtig und kraftvoll ihr sein könnt, so dieser Glaube euch innewohnt. Und darum soll euch keine irdische Not schrecken, denn euer Glaube kann sie bannen jederzeit. Bittet zu mir und harret auf meine Hilfe in der festen Zuversicht, dass ich euch helfe. Und lasset alle Sorgen fallen, denn ich sorge für euch, so ihr mir vollgläubig euch anvertraut. Denn so ihr mich im Herzen traget, durch euren Willen, der mir gilt, seid ihr meine Kinder, und diese verlasse ich ewiglich nicht. Und ich beschütze sie in jeder Not des Leibes und der Seele. Amen.